Kundgabe 3945. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.12.1946. Rechtes Verhältnis zu Gott. Kraft und Gnadenzufuhr. In welchem Verhältnis ihr selbst zu Gott stehet, so ist auch das Maß von Gnade und Kraft, das ihr empfanget. Ihr könnet ungemessen bedacht werden, so ihr nur das rechte Verhältnis zum Vater von Ewigkeit eingegangen seid, so ihr euch, Kindern gleich, dem Vater nähert und ihn bittet. Ihr könnt euch aber auch fremd zu ihm einstellen, ihn wohlbittend als euren Gott, euren Schöpfer und Erhalter. Und ihr werdet gleichfalls nicht vergeblich bitten. Aber der Gnadenstrom wird euch nur schwach berühren, denn ihr öffnet ihm nicht euer Herz zu ungeteiltem Empfang. Ein bittendes Kind ist immer zum Empfang bereit. Es begehrt, und sein Begehren wird gestillt. Und das Kind wird seinem Vater immer näher kommen. Es wird ihn immer mehr lieben, ihm voll vertrauen und sich niemals von ihm trennen wollen. Solange aber dieses rechte Verhältnis des Menschen zu Gott noch nicht hergestellt ist, mangelt es ihm an Kraft. Und dann sucht er die Kraft eigenmächtig zu erringen. Das heißt, er nützet seine Lebenskraft in erhöhtem Maß, um sich dort Hilfe zu schaffen, wo er sie benötigt, obgleich sie ihm doch ungemessen zur Verfügung steht. Er sorgt dann überängstlich für das Irdische und bleibt auch zurück in der geistigen Entwicklung. Ohne göttliche Gnadenkraft ist der geistige Aufstieg nicht möglich, während ein irdischer Aufstieg die Verbesserung irdischer Verhältnisse wohl durch Nutzung der Lebenskraft erreicht werden kann. Jedoch dann immer auf Kosten der geistigen Entwicklung. Das rechte Verhältnis zu Gott aber gewährleistet beides. Denn der himmlische Vater lässt seine Kinder nicht in der Not des Leibes und der Seele. Er gewähret ihm jede Unterstützung, geistig und irdisch. Und also braucht ein rechtes Kind keinen Mangel zu fürchten. Es braucht keine irdischen Sorgen zu fürchten, wie auch sein geistiger Aufstieg gesichert ist. Wer Gott noch in der Ferne sucht, wer ihn noch nicht erkannt hat, als stets liebevollen Vater, der seine Kinder mit Kraft und Gnade bedenkt, der wird auch noch mit großen irdischen Versuchungen zu kämpfen haben. Ihn wird das Erdenleben noch gefangen halten mit seinen Reizen. Und er wird viele Anfechtungen zu gewärtigen haben, wovor ihn das rechte Verhältnis zum Vater schützet. Denn im gleichen Maß, wie der Mensch Gott zustrebt, strebt er von seinem Gegner ab und folglich auch von der Materie, die Anteil dessen ist, der die Menschen zum Fall zu bringen sucht. Und darum ist das rechte Verhältnis zu Gott unbedingt nötig, will der Mensch die Welt überwinden, die Materie, die noch trennend steht zwischen ihm und dem rein Geistigen. Und so ein Kind die Gnadenkraft vom himmlischen Vater anfordert, wird es auch überreich bedacht werden und weit eher sein Ziel erreichen auf Erden, wie der Mensch, der noch nicht das rechte Verhältnis zu Gott hergestellt hat. Denn dessen Kraftzufuhr ist gering, weil er selbst sich nicht öffnet zu ungeteiltem Empfang. Denn Gott teilet seine Gaben aus je nach Begehr. Er gibt unbeschränkt dem Bittenden, doch er bedenket nicht wider dessen Willen, so sein Gebet nicht innig Gnade und Kraft anfordert, weil er als Vater von seinen Kindern angerufen werden will, auf dass seine Kinder das Ziel erreichen. Amen.